Wrestling. Hallo zu Freaks of Wrestling Nummer 28. Heute wieder mit dem Andy, den ich dieses Mal zuerst ankündige. Juhu! Believe in the Freaks. Hallo Leute. Ja, und last and least, Tobi. Ja, ich suche noch die Karte hier und hi. ja, das ist eine, das ist eine schöne Begrüßung. An Moderation. Du suchst die Karte und bist high above all everything is momentan Michael Dante, denn der wird dabei sein, nicht nur bei CCW at WrestleCon, sondern auch beim Best of the Best Tournament. Ja, auf jeden Fall super für ihn in CZW mal zu sein. Ja, ich denke auch, der Typ hebt zu Recht richtig ab jetzt. Andi? Ja, was soll ich dazu sagen? Findest du es auch gut? Ja, auf jeden Fall. Chance hat er verdient. Ja. Auch gut ist, ist das Kader fürs Dragon Gate-Evolve Title Turnier auf der WrestleCon. Ganz genau. Beziehungsweise, war das jetzt? Ja. Ja. Und zwar sind dabei Chucky T, Chuck Taylor, Ricochet, Aya Fox, John Davis, den ich nicht kenne irgendwie. Sollte man den kennen? John Davis. Ja. Gute Frage. Sagt man bisher noch nicht. Ich denke mal, wird wahrscheinlich einer von den Dragon Gate Jungs sein. Ja, okay, den reichen Schwan. Samurai, der soll. Sammy Callahan. Und auf der Grafik Jigsaw. Und oben bei den Bildern ist Shingo. Hat da Cage Match abgefuckt? John Davis. Entweder ist das Gresham, also vom WXW, weil der heißt wirklich, sein Gimmick ist John Davis. Ja, John Davis. Ich guck mal, wer das ist. Independent. Der ist 33 Jahre, hat. Ah, okay, das ist der andere. Tattoos, ja. Wurde von Chris Turner und Dory Funk Jr. trainiert. Ja, das ist eher noch Dragon Gate und. Ja, war bei Ring of Honor, Dragon Gate und Evo. Also, das mit Shingo. 2010 war er bei Ring of Honor bei den TV-Shows, ja, kann sein. Also, ich habe ihn jetzt nicht mal in Erinnerung, aber. Ja. Das mit Shingo ist schon richtig, denn es ging um eine Open Challenge vom Open the Freedom Gate Champion, Johnny Garango. Der wird auf Shingo treffen. Ah. Im Rahmen des Turnierprogramms. Ach, deshalb ist Johnny Gargano auch da auf den Bildern. Okay, ich war kurz verwirrt, weil. Egal. Ja, bevor ich hier noch mehr verwirrt werde, fangen wir mal mit dem eigentlichen Teil der Show an, oder? Oh ja. Fünf Tage noch. Ja, 5 Tage noch bis zu 3 Tagen. Okay, eigentlich 4, aber 3 Wrestling-Events. Und wir senden fast live aus dem Studio. Hotel Oberhausen, Germany. Wieso fast live? Naja. Ja, weil wir senden nicht live. Also wir senden, weil wir zeichnen es auf und stellen es dann ins Internet. Und wenn es die Leute hören, ist es nicht live, aber wir sind da. Das macht Sinn. Sag doch on the road einfach. Ja, aber das würde dann Trademarks von anderen Wrestling-Podcast-Projekten klauen. Mhm. Wie zum Beispiel Bullshit Productions. Ja, egal. Ja, egal. Das ist eine Road Rage-Ausgabe. Nee, das war's. Genau, Road Rage. Nee, halt, das kommt mir bekannt vor. Meinst du? Ich glaube, Road Rage wird nicht unbedingt mit etwas Positivem verbunden. Egal. Im Alternate Four-Way stehen Jay Skillett, Kim Ray, Michael Dante und der durch eine Facebook-Umfrage bestimmte Sebastian Sage. Ja, der hat übrigens knapp vor Toby Blunt gewonnen. Es war So, extrem ich habe knapp. für Tobi gestimmt. Ich habe auch für Toby gestimmt, aber ja, Sebastian genau. Genau. Sage. Sebastian Sage, The Golden Rage. Yep, ist dabei und schlecht ist er nicht. Ja, Mal sehen. also ich habe bis jetzt nur Gutes von ihm gehört, aber wenn sie einen Platz im Alternate Four-Way, für die, die nicht wissen, das ist ein Match, das vor dem Karat stattfindet und wenn einer ausscheidet, dann geht der vom Alternate Four-Way ins Karat. Also wenn einer unglücklich ausfällt oder so, wenn er sich verletzt oder einfach nicht da ist, wie im letzten Jahr, ja, Fox, dann kommt der aus dem Alternate Four-Way rein. Ja. Weil bei 16 Leuten ist es schon mal möglich, dass irgendeiner aus unerklärlichen Gründen ausfällt. Jup, Und und dann ich haben sie ho jemanden in hoffe, der Hinterhalt. und ich hoffe, es ist nicht super crazy. Ja. Mein Favorit, auch wenn er, ja, ah, ich Masada verliert. Ja, Dazu kommen wir noch später. Brief für die rote Laterne. Ja, was glaubt ihr, wer wird gewinnen, das Alternate Four-Way? Jay. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, weil Hätte ich jetzt auch getippt. Entweder Jay Skillet oder Michael Dante. ja, ach so, Kim Ray ist dabei. Ja, trotzdem Jace Gillett, weil ich denke, der wird jetzt ziemlich gepusht, hat's auch verdient, weil ist ja auch einer der größten Take-Teams mit Gresham jetzt in der WXW. Also ich würde ihm Neben der gönnen. Submarine Death Squad, die ja jetzt nach Amerika geht. Und ja. Ja, ihr auch. Also mir ist eigentlich fast egal, wer gewinnt. Ja, es Ich sind will nur, alles vier dass. gute Teilnehmer, aber hier unser Pick, Jay Skillet. Mal Okay, sehen. dann wird es höchstwahrscheinlich ein bisschen Comedy-lastiger. Oh ja. Das Barbie Girl gegen Paul Tracy. Ja, ich muss auch unbedingt nochmals einen Auftritt auf DVD sehen. Mein. Allein um Carsten Becks Barbie Girl Auftritt zu sehen, kaufe ich eine DVD. Irgendetwas stimmt mit mir nicht, aber. Ja, back to the roots. Und ich will Genau. ja auch, ich habe ja auch noch eine DVD, die ich unbedingt mir noch holen will dieses Jahr. Also zwei dann sogar, zwei DVD-Sets. Ja. Ja, das erste First Round Match, wird das in der Reihenfolge so passieren? Ich denke schon. Ja, und seit der letzten oder vorletzten Shotgun-Ausgabe wissen wir, Paul Tracy wird dazu vergewaltigt von Carsten Beck, ganz viele Burger zu essen, damit er dann ganz fett ist bei seinem Match und Carsten Beck gewinnen wird. Ja, das war recht geil. Also Shotgun wird immer besser, finde ich. Definitiv. Die neueste ist ja nur ein Hype um das Um das Titelmatch. Match on Day Aber 2. So. zu Recht sage ich da nur. Ja, was glaubt ihr, wer wird gewinnen? Ich Ein denke. fetter Paul Tracy oder ein Also bei Carsten Beck? dem Match, Ich ja. glaube, der Schweizer macht's. Ja. Carsten Beck. Welcher Schweizer? Der Schweizer Champion. Ah, der Schweizer Champion. Ja, Carsten Beck, denke ich auch. Und auch wenn Paul Tracy cool ist, aber ja, Carsten Beck finde ich dann manchmal ein bisschen lustiger. Ich sage, Beck gewinnt den Titel, nachdem er das 16 Karat gewonnen hat. Und dann hat er drei Titel in drei Ländern. Ja. Nicht. Naja, egal. Ja, dann kommen wir zu einem richtigen Kracher. Oh ja, also wenn ich denke mal, da wird vielleicht ein bisschen wenigstens Blut fließen. Auf jeden Weiß Fall. nicht. Na, nicht Auf jeden fließen, Fall das aber. Bett. Ja, auf jeden Fall wird es fließen, auch wenn es kein Blut gibt. Am Ende wird Masada mit seinem CZW-Titel sich die Stirne wieder aufdütschen und dann wird er Ja. bluten, weil er findet, es kann kein Match ohne Blut geben. Ja, Ja, und. aber ich bin der beste Hybrid-Wrestler der Welt, weil ich kann beides am besten. Aber es Naja, muss immer Blut sein. das ist dahingestellt, aber super crazy ist, Als ich das gehört habe, das war ein völliger Mark-out für mich, weil. Wurdest du super crazy? Oh ja, He's crazy. also. He's super Durch crazy. ECW kenne ich den ja von früher, also Ja, absoluter ECW, Favorit. ECW, Dubsidub, Doobidub, ein Absoluter bisschen Favorit. WWE, aber. Ja, WWE auch, aber ja, der hat ja auch selber dann gekündigt, weil er nicht ordentlich eingesetzt wurde und so weiter. Zu Recht fand ich auch, Ja, der das wurde scheiße Problem haben leider eingesetzt. einige. Aber ich freue mich, ihn zu sehen. Juhu! So, das nimmt jetzt alles Juhu! raus. Hurra! Hooray! Und Ruf er wird in Renner. der ersten Runde ausscheiden, weil er Weil gegen Masada. Masada einfach nicht verlieren kann. Ja, Masada, du kannst Dann. einfach nicht verlieren. Also, wenn Super Crazy wirklich gewinnt, Wirklich? dann Dann kriegt gibt's aber Party. Und wenn WXW eine Masada Million. gewinnt, dann gibt's auch Party. Und wenn beide gewinnen, dann freuen wir uns noch mehr. Nee, aber ich würde mir zwar wünschen, dass Super Crazy weiterkommt, aber da steht im Masada im Weg. Da habe ich schon damals gesagt, gut, armer Super Crazy, aber ich hoffe, ich sehe ihn an Tag 2 und 3 nochmal. Denke ich mal, dass da auch Special Matches wieder geben wird im Rahmenprogramm, wie sie Hoffe ich. ausgeschieden Ja, wird so auch sein. sind. Weil es wäre ein bisschen blöd, den für jeden Tag noch zu Ja. impfen. Die Genau. Wrestler sind, egal ob sie ausscheiden, an allen drei Tagen aktiv. Gut, Eben, okay, das hat man in den also. letzten Jahren eigentlich immer so gehabt, wo ich das auch Ja, gehört habe. ich meine, Ja. würde ja auch nichts bringen, einen Super Crazy einzufliegen und dann nur einmal zu benutzen. Ja, oder halt die ganzen Japanos, die jetzt auch noch Ja. dazwischen sind. Ja. Ja, apropos Japanos, wenn wir zum nächsten Match gehen, werde ich schon von einem strahlend weißen Körper geblendet, der Ah, zum schöne Flug Überleitung. gehört. Ja, stimmt, das Match der Super Heavyweights. Ja, gegen Bad Bones. Ja. Ja, der noch nicht bei TNA ist, weil sie ihr Gut-Check-Teil immer noch auf der Reservebank haben oder es schon abgeschrieben haben. Keine Ahnung. Ja, es wird Was? intern irgendwie noch irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung. Irgendwas soll da intern laufen. Intern. Ja, Ja, was auch intern heißt, es wird von Hulk Hogan und SpongeBobs Freundin in einem weiteren Sextape geklärt. immer. Nee, der hieß The Love Sponge, oder? Irgendwie so. Hieß der Typ, dem die Frau da gehört. Naja, egal. Also Bad Bones wird's machen, weil ja, es würde, glaube ich, nicht viel Sinn machen, ihn verlieren zu lassen gegen Shinobu. Aber Keine Ahnung, was vielleicht, wenn die WXW jetzt sich denkt, der ist bald weg, ich weiß nicht, vielleicht werden wir ihn mit dem Titel davon spazieren sehen. ja, es kann passieren, aber es ist ja noch viel Zeit eigentlich, bis er wirklich dann weggehen würde. Ja, aber keine Ahnung, also für mich ist auch Bad Bones hier einer der Favoriten auf den Titel. Ja, also das war auch bei meinem Gespräch mit irgendeinem, keine Ahnung, mit wem ich da drüber gesprochen habe, aber ich habe Bad Bones auch gestimmt. Für Bad Bones auch als möglichen Sieger von Karate stimmen. Ja, dann sind wir uns also einig. Bad Bones wird den weißen Japaner in die Schranken weisen. Und die vielleicht ein bisschen rot färben mit Ah. Chips. Genau. Kann man alles machen. Oder blau färben mit Chops. Geht auch. Ja, oder das? Dann wären es dann Blau-Chops. Ja, Okay, der war schlecht. Der war war sogar wirklich für schlecht. meine Verhältnisse schlecht. Oh, Ja. und das soll schon was wissen. Egal, nächstes Match. Tommy End gegen Ricochet. Ja, der holländische Punk, ich hoffe, er geht nicht den Rauch auf. Ach Gott, sind die Witze heute immer scheiße. Ja, sind sie. Ja, Tommy End wird's wohl machen. Ja, denke ich auch. Und dann Aber kann selbst. Ricochet gegen irgendeinen anderen, Ja. vielleicht gegen Shinobu an Tag 2, ist mal mein Pick, und gegen Super Crazy an Tag 3. Ja, werden wir sehen, aber selbst wenn er verliert, denke ich mal, es wird ein gutes Match, weil Ricochet hat auf jeden Fall was drauf. Ja, das definitiv. auf jeden Fall ziemlich guter Highflyer, muss man hier so sagen. Der springt überall rum. Jemand, der eher klein ist und überall rumspringt, ob es nun in den USA ist oder in Deutschland, ist Jonathan Gresham. Yay! Gegen den Take-Team-Partner von Super Crazy, also in Mexiko jedenfalls. Ja, Ricky Marvin. Yep, und ich denke mal, da wird's dann, wenn Ricky Marvin verliert, ein Take-Team dann Super Crazy an Tag 2 oder 3 geben. Das wäre auch. Sehr wahrscheinlich, ja. Und Jackie T ist ja auch ganz dicke mit Ricochet. Ich weiß nicht. Na dann passt das doch. Freeman gegen Super Crazy, Shinobu und keine Ahnung. Nee, das macht keinen Sinn. Aber wir lassen uns überraschen, würde ich mal sagen. Ja, und Rick Take-Team. Marvin gab es auch schon beim letzten Karat, wenn ich mich recht erinnere. Ja, müsste so gewesen sein. Auf jeden Fall hat er da überzeugt und ich freue mich, ihn dieses Jahr wiederzusehen. Ich denke, er wird hier gewinnen und Jonathan Gresham dann Tag Team Matches bestreiten. Ja, gehe ich mit. Ja, klingt Wenn du einfach. jetzt Ricky Marvin gesagt hast. Ja. Gut. Ich war mir jetzt nicht mehr sicher, weil ich nicht ganz Ja, ich zugehört habe habe. gesagt, Ricky Marvin gewinnt. Ja, also entweder so oder Gresham. Selbst eigentlich ist mir egal, Hauptsache gutes Match. Ja, apropos gutes Match. Das war jetzt wohl die faulste Überleitung, die es je gab. Chuck Ja. Taylor gegen Eddie Kingston. Beide Chikara, juhu, juhu, juhu. Ja. Juhu, juhu. Der Kentucky Gentleman gegen den Eddie Kingston. Also über Eddie Kingston hat sich ja Matze sehr geärgert, dass er nicht bei Karat ist. Ja, Das zu glaube ich Recht. gerne. Also nicht Eddie Kingston, sondern Matze. Ja, Matze hat sich geärgert, dass Eddie Kingston hat sich geärgert, dass Matze nicht da ist. Ja, genau so. Mann, Naja, jetzt wollte ich den wobei ich endlich mich. mal treffen. Aber es wird auf jeden Fall ein geiles Match. Ich hoffe einfach mal. Ach scheiße, ich kann mich nicht entscheiden. Mir ist Ja, es egal, aber es ich ist hoffe auf ein schwer. gutes Das ist Match. echt egal, wer gewinnt, wir freuen uns, dass er weiterkommt. Ja, weil Also das, win-win. die Paarung ist Yep, echt eine geil. Chuck Win-Win-Situation. Taylor gegen Eddie Kingston. Und ich Juhu! hoffe, die wird besser als Kevin Steen gegen Eddie Kingston, weil das fand ich echt langweilig bei Ring of Honor. Ja. Ja, man kann nicht alles haben. Ja. Leider. Ich hätte echt Aber gedacht. zumindest einen der beiden in der nächsten Runde. Das Ja. ist doch schon mal etwas. Definitiv. Und dann wieder ein Match, worauf ich mich besonders freue. Zack Sabre gegen Johnny Moss. Also mein Favorit Xavier ist Junior, bitteschön. Junior. Oh, Entschuldigung. Ja, weil dessen Papi oder so, keine Ahnung, hat sein Nee, Papi aber Zack gewechselt. Sabre wollte ich schon immer mal sehen und jetzt habe ich die Chance und ich freue mich extrem, weil das einfach nur genialer Highflyer. Ja, gegen Johnny Moss, das muskelbepackte Riesenvieh, die englische Version von Bad Bones. Ja, kann man so Ja, sagen. das kann man so stehen lassen. Also ich hoffe auf Zack Sabre. Vielleicht sieht es knapp aus, aber eigentlich Zack Sabre wäre schon geil, auf jeden Fall. Ich gehe da nicht mit. Ich sage, Johnny Moss wird da ziemlich klar gewinnen, weil Johnny Moss zerstört alles. Okay. Ja, ist einfach so, ist so ein Kaputtmacher. Naja. Kein Stemmer, kein Turner, er ist ein reiner Kaputtmacher. Ja, stimmt schon. Aber ja, jeder hat seine eigene Meinung und wir lassen uns überraschen. Ja. Ganz genau, wir lassen uns überraschen. Na du nicht, Andi. Die Doch, Anspielung. auch Andy lässt sich überraschen. Die Anspielung muss einfach sein. Ja. Vor So. allem wegen Super Crazy, ja. Das Ja, ist schon mal gut. dann kommen wir noch zum letzten First Round Ja. Match. Japan Duell versus der Österreich. Giganten. Der 16, Road to 16 Karat Gold Gewinner Robert Dreisger. Der Avalanche, Robert Die Dreisger, bitte. Avalanche. Die Alpenlawine. Genau. Ja. Robert Dreisger gegen die. Japan-Legende. Setzt irgendetwas Japanisches ein. Die Karate Kid, die Toyota, die Hayashi. Yuki Okabayashi. Yuki Yuji Okabayashi. Yuji Okabayashi. Ey, das aus Big Japan Pro Wrestling. Muscular Monster. Also, nee, das war ein anderer, aber egal. Schön, dass auch, also die Paarung finde ich treffend, auf jeden Fall. Ja. Weil beide sind groß und beide machen Mums und ja. Nee, aber was denkt doch, wer gewinnt? Okabayashi. Die Lawine wird den Japaner wollen. Okay. Tobi, du kannst es jetzt entscheiden. Du bist das Robot. Ich denke mal, da sind ja kurz Robot, wollte ich gerade sagen. Robot etwas pushen. Weil er jetzt zu Recht auch. Weil er jetzt echt überzeugt hat und ich denke mal, Robot wird weiterkommen. Okay. Dann gibt es noch Rahmenprogramm zu dieser Show. Ja, vorher und nachher. Ja, und zwar um 17 Uhr im Centreville in Oberhausen die 16 Karat Gold 2013 Pressekonferenz, wo wir natürlich anwesend sein werden. Zwar nicht mit Presseakkreditierung, aber wir werden trotzdem da sein. Ja, also. Ich dachte, wir kriegen Ausweise gestellt. Also, das ist ja für eine Organisation, das ist echt. Ja, genau. Ich glaube, die haben etwas gegen Tobis Körpergröße. Wahrscheinlich. Er hat gesagt, sie haben gesagt, wir seien alle zu klein. Also, da sieht man in der ersten Reihe dann nur so 2-Meter-Reporter. Ja, seriöse Reporter. Nee. Ja, ganz seriöse. Fast. Keine Ahnung. Von der Bild. Also, wenn ich in der ersten Reihe Manu sehe, dann halt mich bitte zurück, Tobi. Aber egal. Wieso, es geht doch schlimmer, ich sag nur die Bild. Ja, okay, nee. Die Bild ist nett. Zumindest im Vergleich zu der vorhin genannten Person. Egal, und das Sketch-Café ist von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Juhu, in den Dingsbums-Café Centralville. Ja, im Centreville. Da haben wir übrigens auch mal das Mike Schwartz-Interview aufgenommen, was bisher wurde. Was bisher immer noch nicht online ist. Warum wohl? Egal. Es kommt vielleicht noch. Egal, es kommt noch. Und sonst machen wir eine Uncut-Version irgendwann, wenn wir wirklich kein Material mehr haben. Ja, aber jedenfalls wird es auch Interviews am ersten Tag hier mit wem, wissen wir noch nicht. Wir werden versuchen, an so viele Interviews wie möglich heranzukommen. Wir wissen schon, wen wir drin haben in den Interview-Parts, aber welche Reihenfolge, ja, ist noch offen. Ja, mit anderen Worten, alles, was nicht 3 auf 3 auf den Bäumen ist, wird interviewt. Eben. Also, wenn ihr gerade zuhört und Wrestler seid und uns seht, oder nee, wenn ihr uns gerade zuhört und kommt zu uns und sagt, ich will interviewt werden, und dann interviewen wir euch. Genau, selbst wenn es wie im November mit ein paar Penner sind, die gerade Pfandflaschen suchen. Was auch noch nicht draußen ist. Warum wegen wohl? Tobi, keine Ahnung. Nee, also, ach ja, und Bullshit-Production-Zeug wird natürlich auch dort vor Ort gemacht. Und, ja, das war Tag 1. Das war Tag 1. Kommen wir zu Tag 2. Der wird wahrscheinlich länger gehen als das, was wir gerade besprochen haben. Tag 1. Ja. Ohne oder mit wenig Schlaf. Kann man also sagen. Gut. Tag 2 von Karat. Samstag. Ja, es steht bis jetzt ein Match auf der Card, nämlich. Das war das Match. Ja, das Match, das auch das Hauptthema bei der Pressekonferenz sein wird. So wurde es zumindest mal geschrieben, dass sie eine Pressekonferenz zu diesem Match machen werden. Und ja, auf jeden Fall der Axel Tischer. Next up, Unified World Champion. Genau. The X-Man, Axel Tischer. Ja, das T-Shirt kannst du ein bisschen anders ausdrücken, aber. T-Shirt! Ja. Ansonsten war's gut. Immer T-Shirt! Gegen. Von Walter. And Walter. Where is Walter? Nein, also wird auf jeden Fall a big match, kann man schon so sagen. D Definitiv. Big. Und wen denkt er, wer, ob es einen neuen Champ, boah, ob es einen neuen Champ gibt oder ob Axel sein Championship Belt behält? Ich Richtig, der. denke, Axel wird seinen hart verteidigten Titel verteidigen. Glaube ich auch. Ich bin da noch, hier einfach, ja, vielleicht auch weiter, aber ich denke mal, noch nicht, noch nicht. Ja, Walter war auch gerade erst der Champion. Ja, also, mal sehen, aber wird auf jeden Fall Bevor Lloyd Vic großer. Schmitty ihm den Titel abgenommen hat, nachdem er das Karat gewonnen hat, und dann hat Axel Tischer Lloyd Vic Schmitty besiegt. Ja, und ich hoffe, oder ich denke, und es wird ein geiles Match. Und als kleine Notiz für die, die diesen Podcast in Zukunft hören: Lloyd Vic Schmitty wurde damals noch El Generico genannt, bevor er seinen WWE-Namen bekam. Das war Ja. der Be Oh Gott. Keine Ahnung, die National Pro Wrestling Day Leute haben darauf spekuliert, dass er diesen Namen bekommen wird. Und ich glaube denen. Weil die National Pro Wrestling Day Leute haben, Kommentatoren haben immer recht. Ja, wer ist Halt genau? die Presse. Halt einfach die Presse. Das mit ECW, egal. Gut, 12 Uhr öffentliches Training des Westside Dojos werden wir uns natürlich auch zu Gemüte führen und mal schauen, wie die Leute da so trainieren. Jo, und ich weiß schon, wer dabei ist, weil ich mit denen geschrieben habe. Ich Das wäre auch nicht. ein Thema gewesen, wo ich gerne gewesen wäre, aber leider. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Also. Ja, also ich kenne bis jetzt nur das Training, wie es bei uns in der Schweiz ist, und vielleicht sehe ich da auch mal was Neues, was sich dann bei uns einführen könnte, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sicher mal interessant. Und dann gibt's um 13 Uhr eine Q&A-Session mit den Wrestlern, die hoffentlich besser verläuft als die bei der Inside the Triangle Premiere. Ja, die Leute waren ja, die konnten sich ja nicht halten mit den Fragen. Ja, also die waren richtig gelöchert mit Fragen. Der. Masada hatte dann auch ein Loch im Kopf und hat geblutet. Ja, also. Weil ohne Blut geht's nicht. Ja. Ja, es Ohne wird auf Blut jeden Fall olympisch. cool. Westside Dojo Training freut mich auch, das mal live zu sehen. Und nicht nur auf der Triangle DVD als Bonus. Ja, auf jeden Fall mal schauen, ob sie ein ganz normales Training machen oder eher so ein Showtraining, zum zeigen, wie ein Training wäre, wenn es ein Showtraining wäre, um sich von seiner besten Seite zu zeigen. Ja, ich denke mal, so wird's wohl ablaufen. Ja, dass sie ein bisschen zeigen, was die Students so können. Ja, und mal sehen. Das wäre Ich freue mich es drauf. sicher ein ziemlich hartes Aufwärmmachen, damit alle beeindruckt sind. Und dann werden sie Matches machen oder so. Keine Ahnung. Oh, Ja, vielleicht auch ein paar Basics, aber ja. Ja, nee, halt ein paar Ah, Moves okay. zeigen, wie man die macht. Und dann, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir werden da sein. Wir werden euch alles im kleinsten Detail nicht berichten, sondern irgendwelchen sinnlosen Scheiß halb im Halbschlaf in das Mikrofon blubbern, und ihr dürft euch das anhören. Nee, also ich hoffe, wir sagen alles und Gut, das war Tag 3, Tag 2. ja, auch hier wieder Interviews und sonst was. Also es wird wieder ein volles Programm. Ja, also wir haben in diesem Wochenende alles eingeplant, außer schlafen. Ja, warum auch? Ja, Schlafen ist überbewertet, genau wie Essen. Im November habe ich auch gerade mal Kuchen und zwei Brötchen gegessen. Und ein bisschen Schokolade. Oh ja, das, also. Nehme ich wieder mit. Ich habe auch einen Burger reingepfiffen am Samstag. Ja, stimmt. Burger habe Holy ich auch gehabt. shit! Und du So hast ist es dich gerade nicht über schon. Essen? Über Essen, genau. Nee. Nee, über Duisburg. Ha, Ich ha, wollte ha, ha. auch erst Excel fragen, ob er noch einen übrig hat, aber ich habe es dann gelassen. Ja, Naja. ein Ultra-Violent Burger oder so hattest du danach gehabt. Weil ich wollte keinen Zungenkuss mit ihm. Erstmal eine andere Ja. Geschichte. Und vielleicht noch ein paar Thumbtacks im Burger. Und ein bisschen Ja, Leuchter. wer weiß, wer weiß. Naja. Wer jetzt Irgendwann im nichts versteht, Oktober soll oder noch Juli. mal unser Interview mit OY4K und Greg Excellence. Yep, anhören, anhören, anhören. So, Ja. jetzt haben wir wieder unauffällig Spirit like a chariot. Tag 3. Sind bis jetzt noch keine Matches vorhanden. Wobei man könnte doch sagen, dass eins auf jeden Fall sein wird an Tag 3, nämlich das Grand Ja. Finale. Ab Ja, Tag 3 gibt es wahrscheinlich dann es kein. werden 4 Halbfinale und es werden 2 Halbfinales stattfinden und zahlreiche Matches im Rahmenprogramm. Ah, okay. Ja. Also außerhalb des Karat-Turniers. Und Turnierteilnehmer siehe Tag 1 wird dabei sein. Juhu. Und vorher, bevor Vorher das ganze große gibt Finale gibt. im Centreville um 12 Uhr ein Pro Wrestling Anderswelt Live-Taping. Ja, der Podcast, Yay! wer ihn nicht kennt, von Jakobi und Manka und Co. Ja, Wieso der denn einzig ausgerechnet offizielle Manka? Weg, wie von. Ja, ausgerechnet Manka. Ich meine, von Hagen ist dabei, Walter Tassilo. ist dabei, Christian Bruns ist dabei, Tassilo Jung ist immer dabei und er sagt von Tassilo Jung und Manka. Nein, ich habe Jakobi gesagt. Also Denn halt Jakobi Jakobi und ist immer dabei Manka. und Manka ist alle 20 Folgen als großes Highlight dabei. Weil auch wieder die große Frage ist, lässt Jakobi sein Handy wieder rumliegen? Ja, also auch auf Facebook anhören, Pro Wrestling Anderswelt. Ja, genug Werbung gemacht für andere. Wir müssten eigentlich nochmal einen Werbeblock für uns jetzt schalten. Aber egal. Das Wrestler gegen Fans Fußballspiel in der Indoor Soccer Arena im Centreville, Oberhausen, Germany. Ja. Müsste eigentlich so Backyard-Fußball sein. Das war lustig. Ja, es ist Oder aber so ein kleiner Streetball. Indoor-Fußballplatz und keine Ahnung, ich nehme mal das Zeugs mit, um vielleicht mitmachen zu können. Mal schauen, ob ich mitmachen kann. Wäre auf Ja, jeden Fall cool. ich werde bestimmt nicht mitmachen. Ich hasse Fußball. Ich werde es mir zwar angucken und es war ganz lustig, aber eigentlich Ja. interessiert Ich mich bin eigentlich Fußball so auch nicht. so der Und Fußballtyp, aber wenn Ricochet und Big Ben Walter im gegnerischen Team sind. ja, das ist auf jeden Fall lustig und ich freue mich schon auf das Fußballspiel in Nimmst anderem Zeugs mit, Sinne. aber wahrscheinlich werde ich nur zugucken. Das Ja, auch. entscheidet. Mal sehen. Es wird lustig. Ja. Ach ja, und das Catch Café hat von 12 bis 16 Uhr geöffnet. Juhu! Puh. Und So, ja. so, Tag 3 zu Ende. Und Ja, dann kommt jetzt noch Tag 4, das böse Erwachen. ja, das wird dann für euch auf jeden Fall ein böses das Erwachen. 18 plus, nee. Nee, das Get out of bed and pack your shit in your coffer Deathmatch. Dann das Slap yourself to the train station Ultraviolet Extravaganza. Und dann das Bore yourself to death in the fucking train food fight. Extravaganza. Vorher gibt's auch Loser Leaves Town. Genau. Obwohl wir beide Oberhausen verlassen. Genau. Oh. Loser leaves town. Keine Ahnung, was Match, bei dem beide verlieren. Doppel K.O. Genau. Ein Loser leaves town. Mir fällt nichts ein, auf jeden Fall, wir gehen da nach Hause. Ja. Geht doch nach Hause. Ach nee, das war anders. Ja, machen wir auch. Dann am Tag 4, aber zuerst kommen wir am Tag 1 und am Tag 2 sind wir da und am Tag 3 sind wir nur noch seelische Fracks, die Zombies ellen und immer noch da. Und am Aber Tag 4 dafür liegen wir in habt ihr unsere mich leeren nicht. Hüllen im Bett. Ja. Nee, lassen wir es gut sein. Ich freue mich. 5 Tage. Oh, und heute übrigens auch Uhu. bis 0 Uhr habt ihr noch die Chance, 3 Tagestickets zu bestellen. Heute Schnitt. Also Genau. haltet euch ran und kauft noch 3 Tagestickets. Ansonsten Vorkasse kaufen oder einfach Tagestickets, die dann 18 Euro teurer sind, wenn man 3 Tage nimmt, aber ihr habt lange genug die Zeit, ja. Ja, ein Dreitagespass kostet 69 Euro. Ganz genau. Ich weiß jetzt nicht, was an der Abendkasse die Einzelkarten kosten werden. 47. Keine Ahnung, aber 69 ist doch eine gute Zahl für einen Dreitagespass. Auf jeden Fall. Ich werde es nicht bereuen und Ja, werde meinen 69. Spaß wieder haben mit allen Freaks. Du wirst einen Spaß mit 69 haben. Du perverses Schwein, du! Oh Gott, lass mir das gut sein. Ja! Machen Das wir war's. Deckel drauf. Hopp, Besser ist hopp, das. liked uns auf Twitter, abonniert uns auf Facebook und macht, was ihr wollt, auf YouTube. Gut, Genau. Ja. tschüss. Bis nächste Woche dann beim Wiederschauen. großen Reingehauen. Hauptstraße 16 Karat Gold 2013 Special. Ja, tschüss. Weiß es noch nicht. Bäm.